CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 400 bis 600 nach Christus. Was tut sich in der Welt zwischen 400 und 600 nach Christus? In einer Welt, die sich im europäischen Kulturraum gerade im Übergang von der Antike zum Mittelalter befindet. Sie ist im Wandel. Das Oströmische Reich verliert an Macht und erleidet im Verlauf des 5. nachchristlichen Jahrhunderts große territoriale Verluste. Die zweite spätantike Großmacht, das Sassanidenreich, verlässt schließlich sogar vollständig die Bühne des Weltgeschehens. Diese großen Veränderungen sind die letzte Konsequenz vieler kleinerer Entwicklungen. Eine davon ist der unstete Lebenswandel der Hunnen, ein nomadisches Reitervolk aus Zentralasien. Er ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und immer größere Kreise zieht. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet über die Hunnen: Niemand bei ihnen ackert oder rührt einen Pflug an. Alle vielmehr schweifen ohne festen Sitz, ohne Hausgötter, Gesetze oder sonst eine feste Lebensweise umher. Der entscheidende Stein fällt im Jahr 375 nach Christus, als die Hunnen nach Osteuropa vordringen und viele germanische Stämme geschlossen vor ihnen fliehen. Das Ergebnis dieses Aufruhrs ist, neben tiefgreifenden Völkerwanderungen in ganz Europa, das Ende des Römischen Reiches. Diese Veränderung schlägt sich auch im religiös-kulturellen Gedankengut nieder. Die antiken Traditionen werden christlich-germanisch überformt und immer mehr verdrängt. Das antike Erbe wird transformiert. Das Christentum feiert einen Siegeszug und löst vorchristliche Kulte ab. Eine dominierende Rolle spielt das Christentum auch in der Geschichte des antiken Äthiopiens. Im 4. Jahrhundert nach Christus erlebt das Reich Aksum unter König Ezana eine Blütezeit, nachdem es den christlichen Glauben zur Staatsreligion erklärt hat. Nicht nur in Europa und Afrika geschieht zwischen 400 und 600 nach Christus Großes. In Südamerika leben zu dieser Zeit die Nazca-Indianer, die dem Land ihren Stempel aufdrücken. Sie scharren riesige Bilder verschiedenster Formen in den trockenen Boden, die noch heute von den rätselhaften Kulten der Nazca künden. Es ist der Lauf der Geschichte, dass mächtige Reiche entstehen und wieder vergehen. Einige verschwinden spurlos. Bei den meisten bleibt nicht mehr als die Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit. Wenige aber hinterlassen ein lebendiges Erbe bis in die Gegenwart. Ein persischer Gelehrter zählt im 3. Jahrhundert nach Christus 4 große Weltreiche. Über Rom, Persien und China muss man nicht viele Worte verlieren. Aber wem sagt schon der Name Aksum etwas? Schnell ist die Schublade spurlos verschwunden aufgezogen. Doch halt, das einst so mächtige Reich auf afrikanischem Boden bezeichnet nichts anderes als das antike Äthiopien. Zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert entfaltet Aksum seine größte Machtfülle. Dank seiner strategisch günstigen Lage an der Kreuzung wichtiger Handelswege zwischen Afrika, Indien und dem Mittelmeer wächst Aksum zu einer wirtschaftlichen Großmacht und urbanen Hochkultur heran, die in ihrer Hochzeit nicht nur weite Teile Ostafrikas, sondern auch den Süden der arabischen Halbinsel zu ihrem Einflussbereich zählt. Prägend für die Geschichte Aksums ist vor allem der Übertritt zum Christentum Anfang des 4. Jahrhunderts. Bis zum heutigen Tage haben sich in der Abgeschiedenheit des ostafrikanischen Hochlands die Christen Äthiopiens ihre alten Traditionen fast unverändert bewahrt. Und so erlaubt die äthiopisch-orthodoxe Kirche noch heute einen Blick zurück zu den Anfängen der Christenheit, zurück in die große Zeit des Reichs von Aksum.